im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute haben wir wieder eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden oder schalten oder plaudern oder was auch immer wollt. Telefon, also was auch immer, vielleicht nicht, aber mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50. Das ist die kostenfreie Nummer, natürlich, für euch. Oder ihr mailt domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte nicht zu lang mailen und bitte unbedingt eure Telefonnummer mit reinschreiben. So, und der erste Anrufer heute Nacht ist Eddie. Eddie ist 22. Guten Tag. Guten Tag. Hallo, hallo. Eddie. Hallo. Ja, hallo Domian. Über was reden wir beide? Wir reden über die Abtreibung von mir und meiner Ex-Freundin vor einem Jahr und drei Monaten. Oh. Ich und meine Ex-Freundin hatten... Also sie wurde vor einem Jahr und drei Monaten schwanger, ja, weil wir beide haben nicht so auf die Verhütung aufgepasst, wie wir es hätten sollen. Davon gehe ich aus. Und wenn es nicht erwünscht war. Sie wurde schwanger. Mhm. Das Problem war, wir waren erstmal beide sehr schockiert. Wir wussten nicht, was wir machen sollten. Mhm. Wir haben das komplett für uns behalten. Ich war zu dem Zeitpunkt 20, sie war zu dem Zeitpunkt 16 und in der 9. Klasse. Ja. Und wir haben uns dann, also beziehungsweise ich habe mich dann dafür entschieden, das Kind abtreiben zu lassen. Moment, langsam. Du hast entschieden, das Kind abtreiben zu lassen. Also ich habe gesagt, ich möchte das Kind nicht haben, mhm, weil ich einfach immense Angst hatte, Vater zu werden. Mhm. Weil ich einfach durch meine Kindheit schon so geprägt bin, dass ich im Moment einfach kein Kind führen könnte. Sie selber war auch nicht labil, sie hatte sich schon vor unserer Beziehung geritzt und wurde auch noch vergewaltigt. Wir haben das irgendwie alles überwunden und dann kam halt diese Schwangerschaft und dann meinte ich zu ihr halt, weil sie konnte sich, also sie war sich an einem Tag unsicher. Okay, aber hast du es alleine entschieden oder habt ihr es gemeinsam entschieden? Wie war denn ihre Meinung? Wir haben, also ich sag mal so, ich habe irgendwann entschieden, weil ich ihr die Pistole auf die Brust gesetzt hatte und ihr gesagt hatte, entweder du kriegst das Kind oder ich bin weg. Wollte sie das Kind dann haben? Sie wollte das Kind, glaube ich, schon haben. Sie hat es mir nie gesagt. Sie hat es mir nie gesagt, ob sie das Kind haben wollte oder nicht. Hast du sie denn richtig befragt danach? Ja, ich habe sie gefragt, wie siehst du das? Ja. Sie meinte, ja... Also sie hat zwar ja gesagt, aber das war so ein Ja nach dem Motto, ich will dich nicht verlieren, ja. Also dann hast du ihr die Pistole auf die Brust gesetzt. Hab ihr gesagt. Was natürlich schon sehr schlimm ist, wenn das ein Freund... Das ist der absolut größte Fehler meines gesamten Lebens. Ja. Ich hätte das niemals so in der Form sagen sollen. Ich hätte von Anfang an ihr sagen sollen, egal wie du dich entscheidest, mhm, ich stehe voll hinter, mhm, dir. Wart ihr denn nicht gemeinsam in einer Beratungsstelle? Wir waren in einer Beratungsstelle und die Frau von der Beratungsstelle meinte auch zu meiner Freundin, dass sie sich wünscht, dass sie gerne mehr mit ihr redet. Aber das Problem ist, bei einer Abtreibung hat man halt einen relativ kleinen Zeitraum. Mhm. Und je schneller das ist, desto jünger ist sozusagen der Fötus und desto weniger Schuldgefühle macht man sich dann, weil ich persönlich sehe mich im Moment als Mörder. So. Wie lange habt ihr denn gewartet, bis ihr überhaupt zu einer Beratung gegangen seid? In der wievielten Woche war sie da schon? In der dritten Woche. Mhm. Sie war in der dritten Woche. Gut, da war ja dann noch ein bisschen Zeit. Da war noch ein bisschen Zeit. Wir haben uns so zwei Wochen Zeit gelassen. Zwei Wochen darüber nachgedacht und dann waren wir halt bei der Klinik. Ja. An dem Tag, wo sie da war, bin ich halt mit ihr da hingegangen. Dann ging diese OP los. Sie ist aufgewacht. In der wievielten Woche hat sie denn dann abgetrieben? In der fünften. In der fünften. Ja. Und ich muss dich noch fragen. Ja, ist sie dann mit deiner Erinnerung nach, mit welchem Gefühl ist sie zu der Abtreibung in die Klinik gegangen? Sie hat ein gutes Pokerface. Mhm. Deswegen hat sie so getan, als ob das für sie okay ist. Mhm. Aber das war es ganz und gar nicht. Das konnte nämlich jetzt, als sie aufgewacht ist, da war ich gerade draußen, hat mir eine Kippe geraucht, kam rein und dann meinte die Krankenschwester, sie müssen ganz schnell mitkommen. Ihre Freundin ist total am Ausrasten. Was heißt das? Ausrasten? Sie ist heulend aufgewacht, hat rumgeschrien, ist auf den Boden gefallen, hat sich gewälzt, war verzweifelt, kam nicht mehr klar. Das war da schon eine Reaktion darauf, dass sie eigentlich das Kind hätte behalten wollen und ihr da klar geworden war, dass das Kind weg ist. Ja. Ja. Genau, das war's. Und in dem Moment wurde mir auch klar, was ich da eigentlich verursacht habe. Wie lange warst du mit deiner Freundin danach noch zusammen? Ein halbes Jahr. Wer hat dann Schluss gemacht? Ich habe dann Schluss gemacht. Warum? Ich habe Schluss gemacht, weil ich konnte nicht mehr. Es ist noch was anderes passiert, nämlich ihre Tante ist noch an Krebs gestorben. Und ich war für meine Freundin sozusagen da halt. Das Problem war, ich selber hatte auch Probleme. Mhm. Beziehungsweise die Abtreibung hatte mich irgendwann so weit eingeholt, dass ich keinen Sex mehr haben kann seitdem. Es geht einfach nicht. Ich kriege einfach totale Panik und muss alles kontrollieren und ich kann mich gar nicht fallen lassen. Okay, da reden wir gleich drüber. Meine Frage war gewesen, warum du dich von ihr getrennt hast? Zwischen uns gab es irgendwie nichts mehr. Mhm. Es war irgendwie weg. So, sie hasst mich inzwischen. Das heißt, sie hat dann nachdem sie dann aus der Klinik nach Hause kam, hat sie dir auch ganz klare Vorwürfe gemacht? Nein, sie hat mir erst ein Jahr später Vorwürfe gemacht. Sie hat mir danach, also ein Jahr später, erzählt, dass sie mich wie so eine Art Gott gesehen hat und das dann sozusagen geplatzt ist, nachdem die Beziehung vorbeigegangen ist und sie dann realisiert hat, dass ich auch nur ein Mensch bin. Und danach haben wir halt nochmal geredet. Ich habe sie ein halbes Jahr nach der Trennung getroffen, vor ein paar Monaten, und da hat sie mir halt gesagt, dass sie Brustkrebs hatte und dass sie das rausoperiert hatte und das dann auch noch? Ja, da kamen noch andere Sachen, aber das dauert zu lang und das würde die Sendung sprengen. Auf jeden Fall halten wir fest, du warst mit einem Mädel zusammen, die war sehr jung damals und du hast sie massiv zur Abtreibung getrieben. Und ja, du bereust das heute sehr. Über alles. Das ist der größte Fehler, den ich je getan habe. Wann war dir endgültig klar, du hast einen Riesenfehler gemacht? Schon damals dann im Krankenhaus, als sie ausgerastet ist? Ja, damals schon. Aber auch schon ein bisschen davor. Weil dieser Gang, als wir da hingegangen sind und die Art und Weise, wie mich auch die Ärztin hat mich zum Beispiel nicht einmal angeguckt. Mhm. Die hat die ganze Zeit nur mit meiner Freundin geredet. Weil ich halt für sie schon von Anfang an einer war, der anscheinend meine Freundin zu einer Entscheidung gedrängt hat, die sie nicht wollte. Wusste die Ärztin das? Nein, die wusste das nicht. Gut, dann hatte keine Ahnung. Dann hat sie dich deshalb ja auch nicht links liegen lassen. Du warst ja nicht wichtig. Wichtig war dann deine Freundin. Genau. Hast du dich denn bei deiner Freundin mal entschuldigt für dein Verhalten? Mehrere Male. Ich habe mich entschuldigt, einmal bei der Trennung, einmal ein halbes Jahr später, wo wir uns wieder getroffen haben, habe ich ihr einen Brief gegeben, den ich innerhalb von 10 Stunden verfasst habe. Der ist 8-seitig. Da steht alles drin. Alles. Da steht einfach alles drin. Von Anfang bis Ende. Entschuldigung für alles. Ja. Wie hat sie denn darauf reagiert? Kalt. Sie hat gesagt, diesen Brief könnten wir jetzt besprechen, aber da steht zu viel drin, als dass ich das jetzt noch mit dir diskutieren will, und lebe dein Leben und ich lebe meins. Mhm. Als du dich damals dann nach dem halben Jahr, da hast du dich ja getrennt, obwohl sie sauer war auf dich und enttäuscht war von dir, wie hat sie das denn hingenommen, als du dich dann getrennt hast von ihr? Sie war am Ende. Sie war verzweifelt. Das war für sie ein Albtraum. Wollte sie denn dann eigentlich mit dir noch weiter zusammen sein? Ja, sie hat auch danach noch Versuche gestartet, mit mir zusammen zu sein, aber in meinen Augen war ich es nicht wert, noch mit ihr zusammen zu sein. Ich habe zu viel Scheiße gebaut, das ging nicht mehr. Ich habe mir auch gedacht, diese Frau kann ich nicht mehr glücklich machen. Ich kann noch nicht mal mehr Sex haben. Das hast du gerade schon gesagt, dass du kannst bis heute, hast du keinen Sex? Nee. Versuch mal zu erklären. Also wenn es dazu kommt, dann muss ich halt daran denken, dass die Frau, mit der ich Sex habe, schwanger werden kann. Und dann kontrolliere ich alles bis ins kleinste Detail und kann mich nicht fallen lassen. Und ich denke dann auch immer, du hast das, was du dieser Frau angetan hast. du hast erstmal keine Frau verdient. Mhm. Du musst erstmal auf dich selber klarkommen. Du musst erstmal dich verstehen. So, ich weiß, ich sehe mich inzwischen okay. Das ist ja. Wie siehst du dich? Ich sehe mich als Monster. Naja, das ist Unsinn. Aber der erste Satz, den du gerade gesagt hast, den finde ich völlig in Ordnung, dass du erstmal auf dich selbst klarkommen musst, wie du es gerade ausgedrückt hast. Ja, ich muss sozusagen verstehen, warum ich damals das Kind nicht wollte. Ja. Und ich habe dann halt weißt angefangen. Weißt du, Eddie, da ist natürlich ein gravierender Fehler passiert. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber was ich ja schon mal gut finde, ist, dass du das so einsiehst und dass du auch so selbstkritisch mit dir ins Gericht gehst. Natürlich. Das könnte ja auch sein, dass du genau auf der Schiene weitergefahren wärst und. Nein, wenn ich das machen würde, dann. Nein, so ein Mensch bin ich einfach nicht. Mhm. Das bewerte ich positiv, so möchte ich es dir sagen. Das ist sicher der Schritt dahin, dass du irgendwann auch wieder zu einer Normalität kommen musst. Und das solltest du auch. Es geht alles gerade bei mir. Also ich muss sogar sagen, dass das noch das kleinste Problem in meinem Leben ist. Da geht viel schief im Moment. Ja, sehr viel. Mein Stiefvater ist im Knast im Ausland und wird da gefoltert. Meine Mutter ist manisch depressiv und ist am Ende. Mhm. Die weiß auch nichts von dieser Abtreibung. Das würde sie mental umbringen. Ja. Diese Stichworte, die du mir jetzt gesagt hast, die sprengen natürlich in das Zeitfenster hier für mich in der Sendung. Aber du weißt, es besteht ja die Möglichkeit, im Hintergrund nochmal zu telefonieren. Und das machen wir jetzt auch. Wir werden dich jetzt gleich nochmal anrufen und dann ist wirklich Ruhe und Zeit und du wirst von meiner Psychologin beraten, wie du dein Leben besser jetzt lenken kannst und dass du wieder ein bisschen dass du Boden unter die Füße bekommst. Danke, Domian. Das ist sehr nett. Sehr gerne. Ich würde auch sagen, dass deine Sendung, du musst auf jeden Fall weitermachen. Das ist sehr nett von dir, Eddie. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Claudia zurückgerufen. Alles klar. Wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Wünsche ich dir auch. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Dir auch. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Seda 28. Guten Morgen. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, jetzt ist sie da. Seda. Seda, ja. Seda. Ja. Um was geht's, meine Liebe? Es geht um den Selbstmordversuch meines Bruders. Und zwar hat er versucht, sich letztes Jahr im Sommer umzubringen, indem er sich vergiftet mit so einem Einweggrill. Kohlenmonoxid, mhm. Wie man das immer bei diesen Autofällen hört oder in den Zelten. Ja, ja, genau. Von diesen Teenagern. Wo hat das gemacht? In einem Raum? In der Garage? Ja, bei uns. Bei uns zu Hause am Dach. Im Dachboden gibt es so ein kleines Kämmerchen, mhm. Wo er das probiert hat. Es hat aber nicht geklappt, weil er scheinbar dieses Kämmerchen nicht richtig abgedichtet hat. Mhm. Er hat sich also währenddessen die ganze Zeit Mut angetrunken. Wo, also ich war selber nicht zu Hause, das haben mir dann meine Eltern und er erzählt. Wie alt ist dein Bruder? Er ist jetzt 19, ja. Mhm. Genau, und dann hat das eben nicht geklappt. Und dann hat er sich wohl ans Fenster gesetzt und dachte sich, okay, er hat nur einen Versuch und ist dann halt aus dem Fenster gesprungen. Hat einen Versuch, sich umzubringen. Und dann ist er aus dem Fenster gesprungen. Aus welchem Stockwerk? Es ist so das zweite, aber es ist... Na, vielleicht so 10 Meter hoch, also es ist schon hoch. Oh, mein Gott, wie verletzt ist der? Ihm geht's mittlerweile gut, also er hat gar keinen körperlichen Schaden mehr. Er hat sich ein paar Wirbel gebrochen gehabt und Fuß. Mhm. Aber er hat so Glück und Unglück gehabt, dass er nicht mehr operiert werden musste. Mhm. Also er musste einfach nur im Bett liegen, 2 Wochen und... das heißt, er kann gehen und sich bewegen? Ja, kann auch Sport machen, der hat dann halt Physio gemacht danach und... Sehr großes Glück. Sehr großes Glück. Er könnte auch im Rollstuhl sitzen oder noch schlimmer. Ja, auf jeden Fall. Also warum hat er das gemacht? Ja, der hat, also er ist super schwierig zugänglich. Also er hat halt gesagt, dass er einfach keine Perspektive mehr in seinem Leben sieht. Er ist so jung noch. Jetzt auch. Ja, so jung. Er hat halt einen großen Knacks, glaube ich, abbekommen in der Mittelstufe, wo all seine Freunde sich von ihm abgewandt haben. Warum haben die das getan? Keine Ahnung, ich bin seit 10 Jahren selber aus dem Haus, ich habe studiert, ich habe das nicht so sehr halt mitbekommen dann natürlich. Mhm. Aber weiß nicht, die haben sich alle von ihm abgewendet und er hat halt auch schwer gehabt, neue Freunde kennenzulernen. Er ist halt so ein bisschen trotzig. dann auch und sagt, okay, wenn die nichts mit mir zu tun haben wollen, dann, ja. Gut, aber deshalb allein bringt man sich noch nicht um. Da muss noch mehr sein. Hat er die Schule abgeschlossen? Ja, yeah, er hat dann das Abitur gemacht. Ja. Er war auch super gut in der Schule. Da waren leistungstechnisch keine Probleme. Aber ich, meine Elternhaus ist total zerrüttet. Also er ist halt jetzt der Jüngste, ist alleine zu Hause gewesen. Hm. Ich und meine Schwester, die sind schon aus dem Haus raus. Mein Vater ist gewalttätig. Mhm. Also der ist Choleriker hoch 10. Das heißt, dein kleiner Bruder hat die Gewalt von dem Vater auch mitgekriegt. Ja. Und abbekommen auch. Ja. Das heißt, der Vater hat den Bruder geschlagen. Ja, also später, sagen wir mal so, ab der Mittelstufe kaum noch bis wenig, weil mein Bruder ist so kräftig, der lässt sich jetzt auch nicht mehr wirklich schlagen. Na gut, aber vorher. Aber, ja, mein Bruder und meine Mutter wurde ja auch geschlagen. Also er hat das alles mitbekommen. Und wie wir geschlagen wurden. Und hast du denn danach das Gefühl gehabt, dass du mit deinem Bruder wirklich offen sprechen kannst? Ja, er unterstellt mir halt immer Sachen. Also Problem ist ja, meine Eltern kommen aus der Türkei, also kann man mit denen halt auch nicht über alles reden. Mein Bruder ist halt sehr, soll man sagen, weiblich. Also er ist schon immer anders gewesen als andere. Er interessiert sich für Philosophie und ist sehr weit für sein Alter eigentlich. Mhm. Und ich glaube, mit seiner sexuellen Orientierung weiß er auch nicht wirklich. Die sexuelle Orientierung. Genau, ich verliebe mich immer in den Menschen und er hasst dieses Homophobe. Und dann habe ich wohl vor Jahren mal gesagt, wegen einer Serie, die im Fernsehen läuft, das gucken ja nur Mädchen, das hält er mir jetzt die ganze Zeit vor. Mhm. Also ich kann ihm gar nicht mehr sagen, dass ich damit überhaupt kein Problem habe, weil er mich immer auf so Aussagen festnagelt, die ich dann halt vor Jahren mal gesagt habe. Kann es sein, dass er schwul ist? Ja, kann gut sein, ja. Oder zumindest bi. Was würdest du da darüber und dazu denken? Mir wäre das egal. Völlig egal. Also, von mir aus kann er machen, was er will. Ich hätte natürlich Angst vor meinen Eltern, weil die können das auf keinen Fall rausfinden. Ja, gut. Also, und mein Vater. Wenn es so ist bei ihm, wird er natürlich auch die große Angst haben vor seinen Eltern oder vor der restlichen Verwandtschaft und er wird sich schämen. Ja, zum Beispiel meine Schwester und ich, wir sind super offen. Ja, also bei uns braucht er sich überhaupt nicht das Schämen. Ja gut, bei euch nicht, aber es gibt ja sicher noch mehr Verwandte. Ja, aber hier in Deutschland gibt es nicht so viele Verwandte. Deswegen ist es eigentlich praktisch nur unsere Familie. Hast du ihn offensiv mal angegangen und hast gesagt, pass mal auf, auch wenn du schwul bist, ist mir scheißegal, sag's mir. Ja, habe ich auch gesagt. Mhm. Und dann, mal lenkt er so ein, dann sagt er so, ja, ich interessiere mich eben für alle Geschlechter oder so. Und dann denke ich, ja, okay, wie du willst. Ne? Mhm. Was macht er denn jetzt im Moment eigentlich? Also, ja, nichts. Das ist dem, was mich auf die Palme bringt. Der hat das Abi gemacht und der macht nichts. Der hockt einfach zu Hause und macht nichts. Den ganzen Tag. Der isst nur den ganzen Tag. Der ist den ganzen Tag vorm Computer. Gut, er hat jetzt so zwei, drei Freunde, Bekannte, mit denen macht er auch mal was, aber er macht sonst nichts. Hat er denn keine besonderen Interessen? Ja, nicht gar nichts mehr. Also der war schon immer so schwierig. Und jetzt mittlerweile hat er gar keine Interessen mehr. Nee, also ich vermute, dass er, oder wahrscheinlich war es so, oder sicher war es so, dass er nach dem Selbsttötungsversuch auch in einer psychiatrischen Behandlung war. Ja, er hat dann im Krankenhaus sich mit einem Psychiater, Psychologen unterhalten, zu dem er dann halt so das Vertrauen irgendwie aufgebaut hat. Und dann haben wir das, also ist er halt dann weiter hingegangen. Aber ehrlich, habe ich nicht das Gefühl, dass das was bringt. Ich merke überhaupt keine Verbesserung. Könntest du ihn denn vielleicht dazu bewegen, dass er sich selbst einen Therapeuten sucht, zu dem er dann wöchentlich geht? Nee, gar nicht. Ich habe ihm so viele Links geschickt, so viele Sachen im Internet mit Jugendlichen, die auch Selbstmordgedanken haben. Und also ich habe mich da auch schon informiert und nichts. Nichts. Reagiert nicht drauf. Er reagiert gar nicht. Nein. Könntest du ihn denn bewegen, dass er sich für ein Studienfach interessiert und vielleicht irgendwo dann in eine andere Stadt geht? Das wäre ja auch ein Neuanfang und dort studiert und ein neues Leben beginnt. Ja, habe ich auch probiert, weil er hasste meinen Vater so. Dann meinte ich so, sei froh, du hast das Abi in der Tasche, das ist das Ticket in die Freiheit. Ja, so wie das bei uns auch war. Und dann haben wir Studiengänge ausgesucht, weil er mag eben Philosophie. Dann haben wir auch was gefunden, aber er hat sich dann halt so hängen lassen. Sein Abi-Durchschnitt ist dann halt so super schlecht. Es war okay, aber er hat sich einfach nicht beworben. Das ist sonderbar. Eigentlich müsste das ja für ihn reizvoll sein, aus dem Haus, aus dem Elternhaus rauszukommen und eben in einer ganz anderen Stadt sein Leben, so wie er es mag, zu leben. Ja, genau, aber er meint dann immer, er fühlt sich noch nicht reif genug, um von zu Hause wegzugehen. Oder nicht stark genug. Hast du Sorge, dass er nochmal sowas macht? Ja, er meint ja, wenn es einmal nicht klappt, dann macht das nicht mehr sozusagen. Also er hat nur eine Chance. Ich meine, er hat ja nun auch doch, auch wenn es gut gegangen ist, heftige Schmerzen hat er aushalten müssen, wenn der Rücken zweimal gebrochen war. Ja, ein paar Wirbel. Ja. Genau. Und das, glaube ich, war vielleicht schon ein Schock für ihn, dass er vielleicht kapiert hat, was er da macht, dass das falsch ist. Also, er will auch nie, er will mittlerweile überhaupt nicht mehr über das Thema reden. Ich schicke ihm dann immer zwischendurch wieder irgendwelches Links mit Hilfe Seiten. Dann sagt er so, ja, ich möchte mit dir das Thema nicht mehr bereden. Also wenn das so ist, Heda, ich höre ja, dass du viele Vorschläge machst, dass du engagiert bist, dass du ihm viele Sachen hinlegst, dann sind deine Hände aber auch gebunden. Da würde ich mich auch jetzt zurückziehen. Mache ich ja jetzt, aber das macht dann einen aggressiv, weil jetzt haben wir wieder geschrieben, ich gehe auch gar nicht mehr nach Hause, weil wenn der zu Hause ist, dann werde ich nur aggressiv. Der lässt sich körperlich gehen. Also ich finde das so schrecklich. Ja, Heda, aber das ist sein... Weil er so viel Potenzial hatte. Aber das ist... Okay, aber du kannst, das ist jetzt sein Ding. Dafür ist er auch selbst verantwortlich. Es ist ein junger, erwachsener Mann. Du hast ihm ganz viele Hilfe angeboten. Du hast es ihm hingelegt. Der weiß, dass er immer zu dir kommen kann und du wirst ihm helfen, irgendwas zu organisieren, wenn er das braucht. Mehr kannst du nicht machen. Zieh dich jetzt zurück. Vielleicht tust du sogar mehr für ihn, wenn du ihn erstmal in Ruhe lässt und ihn dann langsam kommen lässt wieder zu dir, als wenn du jetzt so massiv immer an ihn rangehst und ihn kritisierst. Lass ihn komplett... Ja, ich merke, er kommt ja auch zwischendurch. Jetzt kam er wieder diese Woche und hat mir was geschrieben und dann habe ich gefragt, ja, was machst du jetzt die ganze Zeit? Und dann geht das aber schon nach 2-3 Sätzen, wird man wieder so aggressiv. Da musst du dich zurückschrauben, dass du dem keine Vorwürfe machst. Lass den einfach komplett in Ruhe im Moment. Der kennt... Bitte? Ja, das dachte ich mir auch schon als Taktik, dass der halt irgendwann selber mal die Erleuchtung hat. Ja, das musst du machen. Ich glaube, sonst nervst du ihn, der macht da noch mehr zu und dann bringt es gar nichts. Mehr kann ich dir nicht sagen, Seda. Aber du hast viel schon gemacht und viele Angebote für deinen Bruder, das finde ich toll. Ja, aber er gibt einem dann auch noch die Schuld an allem. Also, da musst du dich dann von abgrenzen, das ist natürlich Unsinn. Also, lass ihn mal in Ruhe und wir hoffen mal, dass er zur Besinnung kommt. Ich hoffe auch. Ja, alles Gute dir und deiner Familie, deinem Bruder. Ja, danke. Tschüss. Schön. Ciao. Tschüss. 1:25 Uhr, hier ist Brigitte. Brigitte ist 74. Guten Morgen, Brigitte. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Brigitte. Es geht um die kleine Familie meines Sohnes. Ja. Er ist 43, meine Schwiegertochter ist 49 und die haben ein 6-jähriges Kind. Ja. Und weil sie nicht nochmal schwanger werden wollte, haben sie ein Pflegekind aufgenommen. Das war 3 Monate alt, ein Mädchen. Das ist jetzt 3 Jahre alt und seit einem Jahr wissen Sie, dass es Schwierigkeiten gibt. Ach so, es gibt ein 6-jähriges leibliches Kind? Leibliches und ein 3-jähriges Dauerpflegekind. Verstehe. Und wie sich jetzt herausgestellt hat, hat dieses Kind das sogenannte Fast-Syndrom, fetales Alkoholsyndrom. Also die Mutter muss wohl während der Schwangerschaft Alkohol getrunken haben. Wie zeigt sich dieses Syndrom? Ja, also es gibt körperliche Merkmale, die sind aber unwichtig, also wie kleinwüchsig, fliehendes Kinn, Kielbrust, die Lidfalte ist anders. Das ist nicht das Problem, sondern die Verhaltensauffälligkeit. Gut, sie ist erst 3, sie kann ein paar Worte sprechen, das könnte ja noch kommen, aber es ist total anstrengend mit ihr, weil sie hyperaktiv ist, sie kann keine Minute stillsitzen, sie klettert überall rauf, sie ist körperlich sehr fit, schmeißt alles raus, alles runter. Mein leibliches Enkelkind muss sich einschließen, damit sie nichts kaputt macht. Im Kindergarten war sie nicht mehr tragbar, weil sie nicht mit den anderen spielen kann. Das ist sie in einem Kindergarten, wo auch Behinderte sind. Sie hat kein Verständnis für soziale Regeln. Wenn irgendwas nicht nach ihrem Kopf geht, dann schreit sie stundenlang so schrill, dass einem die Ohren wegfliegen. Also, aber wir lieben sie. Und vor allen Dingen meinen Sohn. Ich will gerade... Kann ein 3-jähriges Kind schon Verständnis für soziale Regeln haben? Ja, ein bisschen schon. Ja, wenn man sagt, du gehst da jetzt nicht rauf, also dann klettert sie aufs Regal. Ich habe ja auch 2 Kinder, wenn du das 3-mal oder 5-mal gesagt hast, du bist streng, dann klappt das. Wer hat denn dieses jetzt diagnostiziert? Dieses? Ja, die waren in einer Uniklinik, bei Jugendpsychiatern und zum Schluss in Münster gibt es eine Spezialklinik. Und die haben es festgestellt. Und diese Woche rief mich meine Schwiegertochter weinend an, hat im Internet eine Seite gefunden von einem Verein, der sich damit beschäftigt, wo Fallbeispiele waren und das wächst sich nicht aus, das wird schlimmer, die Kinder sind oft kriminell und sie hat einfach Angst um ihre, um das weitere Leben und sie möchte das Kind abgeben. Oh. Vor einem halben Jahr war es schon mal soweit, da habe ich zum letzten Mal meinen erwachsenen Sohn weinen sehen. Der Sohn möchte es nicht abgeben? Nein, er möchte es nicht. Er hängt an dem Kind? Wahnsinnig, ja. Mhm. Er liebt sie, sagt, ich habe eine Verantwortung. Mhm. Und es ist ja nicht wie ein Kleidungsstück, was man zurückgibt. Nein, und wer weiß, was mit dem Kind passiert, wenn es irgendwo landet, wo auch immer. Ja, mhm. Ja. Was denkst du also, denn? Man sagt auch, die können keine sozialen Bindungen aufbauen. Das stimmt so nicht. Mein Sohn liebt sie jedenfalls. Wir haben sie eine Woche lang betreut, weil die mal allein im Urlaub waren. Liebt deine Schwiegertochter sie nicht mehr? Ja, sie sagt, ich habe sie auch gerne. Aber die Kleine verlangt so viel Aufmerksamkeit, dass ihr eigenes Kind zu kurz kommt. Das tut mir im Herzen weh, wenn mein Kind sich im Zimmer einschließen muss und wir müssen auf die andere aufpassen. Die kann man keine 5 Minuten aus den Augen lassen. Was denkst du denn? Du bist ja nah dran, du bist die Oma. Ja, ich bin die Oma und ich denke, dass man noch abwarten sollte. Ich habe ihr auch den Vorschlag gemacht, vielleicht zu warten, bis die andere, sie kommen nächstes Jahr in die Schule oder mal zu einem Familientherapeuten zu gehen. Mhm. Vor einiger Zeit hat meine Enkelin gesagt, Mama, wenn die noch so böse ist in einem Jahr, dann haue ich ab. Und hat meine Schwiegertochter gesagt, dann gehe ich mit. Ich habe Angst, dass diese Ehe zerbricht. Das wäre für alle furchtbar. Andererseits, wenn man noch länger wartet und sich dann dazu entscheidet, das Kind abzugeben, ist es natürlich noch schwieriger für das Kind. Noch schwieriger, ja. Mhm. Also mich beeindruckt... Es gibt keine Lösung, wo nicht irgendjemand wehgetan wird. Nein, es gibt keine klare Lösung. Ist dein Sohn berufstätig? Ja. Ist der viel unterwegs? Er ist Lehrer und er hätte auch Schulleiter werden können. Das hat er alles zurückgestellt. Er hat seine Doktorarbeit abgebrochen, weil er seiner Frau helfen muss. Die ist nicht so sehr stabil psychisch. Ich frage deshalb, ob er gar nicht so viel mit dem Kind vielleicht zu tun hat. Er hat natürlich das Wochenende. An 2 Tagen hat er frei. Dafür ist er an den anderen Tagen natürlich viel weg. Die haben sich auch Hilfe gesucht. 3-mal in der Woche holt eine Frau die Kleine vom Kindergarten ab und bringt sie erst um 18 Uhr zurück. Also weißt du, mich beeindruckt die Haltung von deinem Sohn. Man hat das Kind angenommen und dann muss man einen Menschen auch so annehmen, wie er ist. Und wenn er eben eine Behinderung hat, hat er eben eine Behinderung und dann muss man das Beste daraus machen. Ja. Diesen Standpunkt finde ich hoch respektabel. Ja, ich auch. Auf der anderen Seite, was die Schwiegertochter sagt, kann ich nicht in dem Sinne so direkt nachvollziehen. Ich finde es, wenn ich es beurteilen sollte, finde ich es auch nicht so in Ordnung. Aber wenn sie wirklich so empfindet, wenn sie tief so empfindet, ist es für das Kind vielleicht wirklich besser, wenn es woanders hinkommt? Weil das Kind wird natürlich merken, dass die Mutter, in Anführungszeichen, sie ablehnt. Und die Ablehnung der Mutter wird ja wahrscheinlich immer stärker. Und die Mutter wird ihr leibliches Kind vorziehen. Also da sind ja 1000 schreckliche Dinge vorprogrammiert, was das kleine Mädel dann aushalten muss. Also eigentlich in so einem Fall, wenn einer klar sagt ja und der andere sagt nein, so traurig das dann ist, glaube ich, muss man dann dem nachgeben, der sagt, ich will das Kind nicht mehr. Man kann die Liebe ja nicht erzwingen bei der Schwiegertochter für das Kind. Ja, wenn sie wirklich weggehen würde, er könnte sie ja dann auch nicht behalten. Er muss ja arbeiten. Mhm. Ne? Aber streiten die denn viel miteinander? Also nicht in unserer Gegenwart. Also es petzt auch keiner über den anderen, aber ich höre das so raus, dass es ein Streitpunkt ist. Sie redet ihr gerade diese Woche weinend an und sagt, ich kann ja mit niemandem darüber reden. Er ist auf dem Ohr taub und er sagt, sie wird sich schon noch entwickeln. Sie entwickelt sich auch noch, da bin ich auch ganz sicher. Ich finde, Herr Brigitte, du stehst natürlich da ein bisschen zwischen den Stühlen, ne? Du kannst dich da auch nicht so wirklich einmischen. Aber empfehl deinem Sohn, deiner Schwiegertochter, doch dringend in diesem Fall mal zu einer Familienberatungsstelle zu gehen. Damit das habe ich auch vorgeschlagen. Unbedingt, damit sie in Ruhe an einem Tisch mit einem Fachmann darüber reden können. Weil ja, die auch beiden, eine neutrale Person, ja, die nicht unbedingt so involviert ist. Ja, weil die beiden verbeißen sich ja vielleicht ineinander und sagen dann immer die gleichen Argumente und es bringt nichts. Ja. Wir werden dich jetzt nochmal anrufen und mal ein paar Beratungsstellen in der Nähe deiner... deshalb rufe ich eigentlich genau. auch an. Genau, und dann kannst du denen das geben, dann müssen die es ja eh entscheiden. Du kannst es ja denen... Ich kann nicht, nein. Wir helfen so viel. Dampfwaffen war auch wieder da und betreuen die Kleine. Ja. Nehmen ihr möglichst viel ab, aber wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Ja. Gut, so machen wir es, Brigitte. Ja, vielen Dank. Du legst bitte auf und wirst von Claudia zurückgerufen, alles weitere dann im Hintergrund. Ja, vielen Dank. Gerne. Tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, dann nur zu. Wir sind live hier, wie jede Nacht, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Mischa. Mischa ist 41. Guten Morgen. Ja, grüß dich, Domian. Hallo, Mischa. So, jetzt sind wir beide dran. Um was geht's? Es geht um den St. Martin-Zug. Ach. Ah. Das war ja ein dolles Thema die letzten Tage. Hör auf, das nervt mich. Warum macht das so einer? Also wir müssen mal erklären, es gibt irgendwelche Kitas, die... Ach so, ja, genau. Die wollen, ich erkläre es mal kurz. Die wollen, dass der schöne Name St. Martin abgeschafft wird. In Sonne, Mond und Sterne. Und es soll umgenannt werden in Sonne, Mond und Sterne fest. Dann äußerte sich auch ein Sprecher der Linken hier in NRW und meinte, das sollte man unbedingt so machen, damit man den muslimischen Mitbürgern nicht die christliche Kultur aufdrängen sollte. Ja. Danach gab es eine Welle der Empörung, meine Person eingeschlossen, weil ich das unglaublich finde. Aber sag du mal deine Meinung. Meine Meinung ist, Hans, ich bin ja Rheinländer, ich bin ja Kölner. Ja. So, und ich rede so, wie ich das denke. Das ist doch Quatsch, was der Typ gesagt hat. Was der von den Linken gesagt hat? Ja, klar. Das finde ich auch, aber bitte? Aber die haben ja schon wieder zurückgerudert, als er gemerkt hat, dass ihm da eine Empörungswelle entgegenschlägt. Aber jetzt habe ich dich doch an der Strippe. Und kann das mal öffentlich machen, wo ich dann denke so, hör mal, ich muss nächste Woche auch mit 2 Kindern, also ich habe 4 Kinder. Ja. Und ich muss mit 2 Kindern muss Laterne singen. Und es ist doch schön. Ja. Da tun die Kinder, tun die Laterne basteln, da machen sie das, das und das. Ja. So, das ist doch cool. Ja. Ich finde das auch cool. Und ich fand besonders cool, dass der Sprecher des muslimischen Hauptverbandes, ich weiß nicht genau, wie man es nennt, sich auch für St. Martin ausgesprochen hat und hat gesagt, das ist eine tolle Tradition und wir machen das gerne mit. Und St. Martin ist auch für Muslime ein tolles Vorbild, weil er geteilt hat. Ja, wegen dem Teilen und genau. Den Armen geben. Nee, aber ich finde das nur Blödsinn, was der Typ da gesagt hat, da aus der NRW da. Von den Linken. Ja, wir wollen froh sein, dass die Linken nicht im Landtag sind in Nordrhein-Westfalen. Du hast mir gerade was vorgenommen. Genau, deshalb sind wir noch raus. Aber wir wollen jetzt nicht politisch werden. Nein, natürlich nicht, überhaupt nicht. Aber, nee, aber zu Ehren... Ich wollte nur gesagt haben, dass das Blödsinn ist. Ja, und zur Ehrenrettung müssen wir sagen, dass dieser Sprecher von der Linken auch wieder zurückgerudert ist und hat gesagt, man hätte ihn falsch verstanden. Und das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber das glaube ich wirklich nicht. Aber da wollen wir wieder ins Politische gehen. Aber der Typ, der wollte einfach nur in die Öffentlichkeit gehen. Aber ich glaube, dass es immer noch ein paar Kitas gibt, irgendwo in Nordrhein-Westfalen oder in Niedersachsen, die tatsächlich den Namen abgeschafft haben. Das weiß ich nicht. Also ich hoffe nicht, dass das hier in Nordrhein-Westfalen ist oder hier in Köln so ist, weil, ja, was sollen wir demnächst machen? Ja. Lustige Eier suchen oder was? Nein, da müssen wir auch noch unsere... Oder Bäume schmücken. Oder wir müssen unseren Dom abbauen, ne? Abreißen. Ja. Das ist ja auch eine christliche Provokation für... Nichts da. Naja. Jeder hat hier so zu leben, wie er gerne möchte. So. Das ist ein Wort. Ich bin deiner Meinung. Danke für deine Meinungsäußerung, Mischa. Das wollte ich schon gesagt haben. Ja, alles klar. Sehr gut. Und super geile Sendung, die du bringst. Und dann viel Spaß mit den Kindern nächste Woche auf dem St. Martinszug. Ja, sind nur zwei, die anderen zwei, die sind schon ein bisschen älter, 17 und 15. Verstehe. Und die anderen zwei sind noch ein bisschen jünger. Alles klar, Mischa. Alles Gute. Ich wünsche was. Tschüss. Ciao. Ja, ich muss euch sagen, ich war da auch fassungslos. Man kann es mit der politischen Korrektheit auch im vorauseilenden Gehorsam Gehorsam treiben. Also ich war fassungslos und war so froh, dass die muslimischen Verbände sich dann auch sofort dagegen ausgesprochen haben, haben gesagt, das ist Quatsch, das machen wir gerne mit. Und zumal man da ja auch eine Person wirklich ehrt, die geteilt hat, die einem armen Bettler das halbe Gewand geschenkt hat, damit der Bettler, so sagt es die Sage, dass der arme Bettler nicht erfriert. Also wir bleiben bei unserem St. Martin und sind stolz, dass wir ihn haben. Hier ist Susanne. Susanne ist 52. Guten Morgen. Und Susanne hat nicht den Fernseher oder das Radio ausgestellt. Doch. Nein, ich höre es immer noch im Hintergrund. Hallo. Bitte, bitte den Ton runter. Susanne, über was reden wir? Wir reden darum, mein Mann, der hat einen Gehirntumor seit 4 Jahren. Ja. Kann man nicht operieren. Mhm. Ich habe ihn jetzt 4 Jahre gepflegt und er ist jetzt seit 22. Dezember im Pflegeheim. Mhm. Und da muss er dann noch bleiben? Ja, da muss er bleiben. Mhm. Und was halt schlecht ist, er ist 25 Kilometer von mir entfernt. Oh ja, das ist und normalerweise könnte er in ein Pflegeheim kommen, wo also direkt bei mir in der Nähe wäre. Mhm. Und warum hat das nicht geklappt? Ich weiß es nicht, das geht über die Betreuerin, keine Ahnung. Ich probiere es die ganze Zeit, ich habe auch im Notariat schon angerufen, ich habe seinen Hausarzt angerufen, es funktioniert gar nicht. Was sagt die Betreuerin denn? Übrigens, was für eine Betreuerin ist das? Wen betreut sie? Mein Mann. Warum betreust du nicht deinen Mann? Weil ich müsste ja dauernd dann 25 Kilometer fahren. Und es ist finanziell nicht machbar. Ach so, und nur deshalb wird eine Betreuerin eingesetzt, weil genau. So weit weg liegt? Ach. Ja, richtig. Und was ist das für eine Frau? Die ist von ganz normal vom Notariat eingesetzt. Also sie ist also total in Ordnung in dem Sinn. Aber sie betreut halt mein Mann sein Geld. Das ist es. Aber Moment, das verstehe ich nicht. Wieso betreut eine fremde Frau das Geld deines Mannes, nur weil er 25 Kilometer entfernt liegt? Ja, das ist ja ganz klar, weil er ja Rente bekommt und dann wird das Pflegeheim bezahlt und die Betreuerin hat ja mit dem Geld zu tun und macht das. Das, also ehrlich gesagt verstehe ich das nicht wirklich, dass das nicht alles über dich läuft, auch wenn es 30 Kilometer entfernt ist. Mhm. Was sagt denn dein Arzt oder euer Arzt, der euch gut kennt? Ja, man bekommt ja einen neuen Arzt, wenn man über 20 Kilometer weiter weg ist, weil das ja von Arzt nicht rentabel ist. Mhm. Okay, ja. Das stimmt, aber ich meine, der Arzt, der euch oder deinen Mann so lange betreut hat, was sagt der zu dem Fall? Wie beurteilt er das? Er hat damit nichts zu tun, aber ich habe mit dem neuen Arzt gesprochen und er darf mir normalerweise ja keine Auskunft geben, weil er unter Betreuung steht, aber er gesagt, es steht überhaupt nicht in Frage, dass er nicht, also da, wo er gewohnt hat, dass er dann nicht in die Stadt kommt. Und er möchte eben auch mit der Betreuerin reden, aber die Frau ist kaum erreichbar. Wenn dein Mann zurückverlegt würde in die Stadt, in der du wohnst, ja, dann gibt es keine Betreuerin mehr? Dann würde es keine. Dann könnte ich sie absetzen. Muss ich ehrlich gestehen, dass ich so ein Konstrukt noch nie gehört habe. Das ist ja furchtbar für dich. Du hast ja gar keinen Einfluss mehr. Nein, da hat man keinen Einfluss mehr, wenn man das einmal abgegeben hat. Weil man kann das ja machen. Das hat mein Mann damals auch gesagt, wo er noch zu Hause war. Da gibt es ja Vorsorgevollmachten. Genau, richtig. Und das wollte er nicht machen oder hat sich vielleicht gedacht, dass es ja nicht so weit kommt oder so. Und das hat nie gemacht. Und so haben die Behörden quasi, wenn es diese rechtlichen Regelungen denn so wirklich gibt, dir das aus der Hand genommen und du stehst als Ehefrau völlig hilflos daneben. Richtig. Ich bin fassungslos. Aber die Ärzte und so und auch die AOK muss sagen, ganz super, sie geben mir totale Auskunft, wo sie mir total dir nicht geben durften. Eigentlich das muss man sich mal vorstellen, du bist die Ehefrau, du hast ihn 4 Jahre gepflegt. Mhm. Wenn du ihn dann besuchst dort in dem Pflegeheim, dürften die Ärzte oder die dort ihn Betreuenden dir eigentlich nichts sagen? Nein. Obwohl du die Ehefrau bist? Richtig. Das sind ja Gesetze. Ja, so ist aber das Gesetz. Und wohingegen die Betreuerin es gar nicht weiß, wo ich zum Beispiel meinen Mann besucht habe, also besuchen jede Woche, das war im Juni, das war zum letzten Mal, wo er Behandlung bekommen hat, dass sein Gehirntumor im MRT nochmal angeguckt worden ist. Und dann hat die Betreuerin wieder angerufen, wieder auf dem Tonband. Und dann hieß es nur, jedenfalls, also es wird mit ihm nichts mehr gemacht und man könnte ihn ruhig, also in meine Heimat, also in seine Heimatstadt, also gleich sagen, nach Bad Sulzenwil, verlegen. Hm. Und aber jedenfalls, wie gesagt, es funktioniert nicht. Und vom Finanziellen her, die Pflegeheime tun sich nicht gleich. Also das sind 3.400 ungefähr. Dein Mann ist unheilbar krank. Ja. Man kann nichts mehr machen. Nein. Erkennt er dich noch, wenn du ihn besuchst? Das war jetzt das ganz Tolle. Letzte Woche hatten wir Hochzeitstag, am 31. Oktober. Mhm. Da bin ich hoch und dann war so toll, ich rein und dann sagte er, ja, wir sind 30 Jahre verheiratet. Ach. Und ich sagte, nee, sind wir 18 Jahre, aber ich meine, Tage und das kann man vergessen, das ist jetzt nicht so wichtig. Aber er wusste es. Aber er wusste es, aber was ganz toll war, nein, ich sagte, dann sind wir noch in der Nacht geflogen, da haben wir sind wir in die Hochzeitsreise geflogen. Mhm. Und meine Tochter, das wusste ich nicht, war unabhängig, die ist nach ihrer Arbeit eine Stunde später gekommen und hat gefragt, wann Mama gegangen ist. Und dann sagt er, 3:50. Und ich bin tatsächlich 3:50 gegangen. Das heißt, es gibt so klare Momente. Genau. Hm. Und dann hat er nur gesagt, so zu meiner Tochter, und wann gehen wir? Weil der Flieger kommt gleich. Hm. Also er war... Und dann sagt sie, was für ein Flieger? Und dann sage ich, ihr habt mal erklärt, dass wir heute Nacht ja, also vor 18 Jahren geflogen sind. Ach so, ja. Und das war so schön. Und dann habe ich ihn gestern besucht und da war gar nichts. Mhm. Kann man noch was sagen, wie die Lebenserwartung ist, wie lange noch? Das ist so ganz schwierig. Also, wo man vor 4 Jahren das erkannt hat, das hat man erkannt am Doppelblick. Mhm. Dann hat er immer gesagt, er sieht doppelt. Und da habe ich immer lachen müssen. Weil, er sieht ihn schon doppelt. Und dann ging es aber immer weiter und dann kamen epileptische Anfälle dazu. Und dann ist er zum Arzt. Männer gehen ja nicht so gern zum Arzt. Und dann hat man festgestellt, also den Gehirntumor. Mhm. Ja, damals konnte man wahrscheinlich noch keine Vorhersage machen. Jetzt vielleicht schon eher. Dann hat man Ding bei der K1, das ist ja der Gehirntumor, der mitten im Kopf sitzt. Mhm. Den kann man nicht operieren. Und da ist er nach Freiburg gekommen, die sind spezialisiert auf Gehirntumore. Und dann hat man gesagt, geht, also kann 7 Monate dauern, es kann aber auch 12 Jahre dauern. Ach so. Das heißt, und dann, es kommt auf die Größe vom Gehirntumor an. Und am Anfang war er bei 1,8 und bei 4 ist es aus und jetzt sind wir bei 3,8. Das heißt, er kann durchaus auch noch ein paar Jahre leben. Er kann 5 Jahre, er kann 2. Ich kann es nicht sagen, es kann niemand sagen. Dieses Desaster, dass du gar nicht die Betreuung mehr hast, hat er aber jetzt gar nicht kapiert und mehr mitbekommen. Nein. Das Einzige, was er so toll gesagt hat, das war gerade an unserem Hochzeitstag, weil ich habe eine Räumungsklage vom Haus her. Ja. Wir wohnen seit 1995 in einem Haus drin zur Miete. Mhm. Und die Miete kostet kalt 778. Mhm. Und es ist ja klar, dass es nicht bezahlen kann. Aufgrund dessen, dass so viel Geld jetzt für die Pflege drauf geht, ja. Hm. Ja, und all. Und dann ist es so, dass... Hat er das denn noch mitbekommen, dass die Räumungsklage... Das habe ich ihm ja gerade am Donnerstag gesagt, letzte Woche. Und dann sagt er, da brauchst du keine Angst haben, so schnell kriegt man dich nicht raus, wir wohnen so lange drin. Und das hat er so männlich gesagt, wie er immer ist. Und es war so toll und es hat mir Kraft gegeben. Das glaube ich. Dennoch bin ich erschüttert darüber, dass das so ist, wie es ist. Natürlich erschüttert, dass dein Mann so krank ist, aber dass du keinen Einfluss auf ihn hast. Und das macht uns allen nochmal so klar, dass man unbedingt eine Vorsorgevollmacht, so heißt das, ja, ausfüllen muss. Da kann man genau eintragen, wer in einem solchen Extremfall der Vormund oder der Betreuer wird. Dass nicht irgendeine fremde Person von irgendeinem komischen Amt einem da vorgesetzt wird. Ja. Das ist ungeheuer wichtig. Das ist wirklich sehr traurig von dem Ganzen her, weil sie guckt eigentlich nur aufs Geld her, dass es also läuft, aber direkt die Betreuung, ich kann ja auch nicht meinen Mann fragen, kann sagen, war sie da? Ach, weißt du, Susanne, und selbst wenn sie da war, das ist eine wildfremde Frau. Du bist doch seine Bezugsperson. Was kann diese Frau ausrichten bei ihm? Das ist eine wildfremde Frau, die eigentlich emotional nichts mit ihm zu tun hat. Richtig, das ist total richtig, Domian. Von dem her, es ist halt so schlimm. Und dann das Nächste kommt halt, dann sagt man, ist er aus dem Haus raus, ist ja ganz klar, verstehe ich ja auch. Und dann wird mir erklärt, dann komme ich ins Obdachlosenheim, wenn ich keine Wohnung finde. Ach du lieber Gott. Das heißt, du hast ganz viele Baustellen im Moment. Ja, natürlich. Einmal die Erkrankung und dann die eigene Existenzangst, dass du deine Wohnung verlierst. Ja, die verliere ich ja, das ist ja ganz klar. Ich meine... Kulanterweise, ich zahle ja nur 400 Euro und 778 kostet Kaltmiete, das Haus. Susanne, da werden wir jetzt mal aktiv werden und versuchen dir mal da eine gute Information zur Seite zu stellen, weil das kann doch nicht sein, das gibt's doch nicht. Da muss dir doch jemand helfen. Ich habe ja auch schon die Caritas angerufen, da steht man hinter mir. Aber der hat auch gemeint, also die Kommune, die Gemeinde, wenn es zum Beispiel ein Haus abbrennt oder sonst was, dass man nicht in ein Obdachlosenheim kommen muss, sowieso, weil da noch 8 Männer drin wohnen, dann habe ich auch gesagt, jetzt sogar im Gefängnis sind Frauen und Männer getrennt. Ja, natürlich. Also ich möchte nicht mit 8 Männern zusammenleben. Susanne, das vertiefen wir jetzt mal in Ruhe im Hintergrund. Deshalb bitte ich dich jetzt aufzulegen, dann wirst du wieder angerufen von uns. Ich wünsche von Herzen, dass du bald wieder die Betreuerin deines Mannes wirst und dass dein Mann kein Leid erfährt und dass er vielleicht doch noch ein paar schöne Zeiten vor sich hat und das Leben etwas noch genießen kann. Etwas. Domian, ich danke dir recht schön. Sehr gerne. Du legst auf und wir melden uns gleich. Dann vielen Dank und mach's weiter. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Mein Gott. Stefan ist hier. Stefan ist 30. Guten Morgen, Stefan. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Stefan. Erstmal schön, dass ich dass ich mal mit dir sprechen kann. Ja, um was geht's denn? Ja, es geht um Folgendes. Wie soll ich das erklären? Also ich war vor nicht allzu langer Zeit bei einem Kartenleger. Mhm. Also wobei, dazu muss ich sagen, ich wusste gar nicht, dass es ein Kartenleger ist, sondern ich wollte einfach eine Leinwand bedrucken lassen als Geburtstagsgeschenk für einen Freund. Da war ich in dem Laden drin und da wollte ich das Geburtstagsgeschenk fertig machen und ich war ziemlich müde. Mhm. Und das hat er mir wohl auch angesehen. Also ich habe halt sehr schlecht geschlafen. Mhm. Und dann, das ist jetzt ungefähr fast 2 Monate her. Ja. Dann hat der Kollege mich gefragt, warum ich denn so müde sei. Und da habe ich ihm erzählt, dass ich gerade in eine neue Wohnung gezogen wäre, zeitweise, weil ich gerade beruflich in der Gegend zu tun hätte. Ja, und dann hat er mir gesagt, dass ich wahrscheinlich irgendwelche Seelen in der Wohnung hätte, die es mir nicht erlauben würden, zur Ruhe zu kommen. Und dann dachte ich, der Typ hat irgendwie einen Schuss an der Waffel. Das sagt er einfach, ohne dass du ihn gefragt hast, so von sich aus. Genau, Also habe ich halt erstmal gefragt, warum ich so müde aussehe und so weiter. Mhm. Das mit den Schlafproblemen gesagt. Und dann hat er mir gesagt, wahrscheinlich hast du irgendwelche Poltergeist oder Ähnliches in der Wohnung. Ja, dann wollte ich das Gespräch eigentlich an dem Punkt beenden. Verstehe. Und dann hat er mir angeboten, weil er auch Karten legt, dass er mir im Prinzip die Karten legen könnte und so die Hintergründe meiner Schlaflosigkeit finden würde. Bist du darauf eingegangen? Ja. Also ich fand's witzig in dem Moment. Ich bin eigentlich auch ein sehr offener Mensch und dachte mir, okay, dann lass ich den mal reden. Kann man sich ja mal anhören. Ja. Was hat er gesagt? Ja, das Witzige war, dass er Details aus meinem Leben mir erzählt hat. Und hinzu kamen auch noch Details meiner Zukunft, die innerhalb des nächsten halben Jahres passieren. Konnte er Sachen aus deiner Vergangenheit sagen, die er wirklich nicht vorher irgendwie in Erfahrung bringen konnte? Ja, das war totaler Wahnsinn. Sag mal ein Beispiel, was er aus deiner Vergangenheit gesagt hat, was dich überzeugt hat. Also so alles aus dem Gespräch heraus, also der hat ziemlich viel gesagt, aber also er konnte mir sagen, dass ich dass ich zurzeit an der wissenschaftlichen Arbeit tätig bin. Das fand ich schon mal sehr interessant. Was konnte er noch aus der Vergangenheit sagen? Also es waren eher charakteristische Sachen und es waren auch familiäre Dinge. Aber da muss man ja immer vorsichtig sein. Da gibt es ja so viele Allgemeinplätze, die auf fast alle Leute zutreffen. Und wenn man die noch geschickt formuliert, ist man erstmal, wenn man das dann hört, beeindruckt. Ja, also was ich besonders beeindruckend fand, das war jetzt nicht direkt aus der Vergangenheit, sondern aus der Gegenwart. Er konnte mir sagen, dass meine Mutter wegen der Situation meiner Tante traurig wäre. Das fand ich, das hat mich irgendwie überzeugt. Und das stimmt, da gibt's was. Ja, das ist natürlich, das ist speziell. Wenn er sagt, die Mutter ist wegen der Situation mit der Tante traurig. Das stimmt. Das kann man nicht so im Allgemeinplatz verbraten. Ja. Was hat mir deine Zukunft denn noch gesagt? Ja, also er hatte mir gesagt, dass ich beruflich umziehen werde. Also dass ich Na gut, das kann man immer sagen. Ja, dass es wohl ganz gut laufen wird. Wird man auch gerne. Er hat mir auch was zur finanziellen Situation gesagt. Er meinte, es wird, er hat in der Vergangenheit gesagt, dass es mir finanziell, das war auch so eine Sache, beruflich. Er hat mir gesagt, beruflich ging es mir finanziell sehr gut, aber ich hatte viele Neider. Mhm. Im Moment ist es mittelmäßig, aber in Zukunft wird es besser sein. Ja gut, kann man auch so sagen. Wobei ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts durcheinander bringe, also vom ersten Besuch zu den folgenden. Du warst mehrfach bei dem dann? Ja, ich war danach mehrfach bei dem. Also er hatte mir zuerst gesagt, dass ich wohl für ein halbes Jahr, für ein halbes Jahr damit ausgeschöpft sei. Also dass er mir nach diesem Mal ein halbes Jahr nicht mehr sagen könnte, was in Zukunft passiert. Moment, also das heißt, du könntest nur insgesamt ein halbes Jahr zu ihm gehen? Nee, also folgendermaßen. Also wenn man einmal ausgiebig die Karten gelegt bekommt. Ach, dann erst wieder in einem halben Jahr? Genau, ja. Ach so. Also bist du ihm schon dann ein bisschen auf den Leim gegangen, wenn du dann nochmal da warst? Ja, ich war noch öfter da, weil komischerweise all die Dinge, die er mir vorhergesagt hat, also ich habe zum Beispiel meiner Tante geholfen und dann ging es meiner Mutter auf einmal wieder ganz gut und die war total glücklich. Also es ist so einer der Dinge, die dann passiert sind. Und irgendwie sind so alle Zukunftsvorhersagen von ihm sind dann in Erfüllung gegangen. Hast du euch Geld dafür bezahlen müssen? Nee, gar nicht. Normalerweise hat er diese normalen Tarife, ich habe mich dann auch erkundigt. Also der verlangt normalerweise schon Geld dafür, aber er hat von mir kein einziges Mal Geld verlangt. Hat er dir auch irgendwas Schlechtes vorher gesagt? Ja, das war dann beim letzten Mal. Da habe ich halt, da haben sich einige Dinge so ein bisschen gedreht. Also da hat er mir zum Beispiel gesagt, dass die Beziehung zu meiner Freundin innerhalb des nächsten halben Jahres zugrunde gehen wird. Und dass ich mit der wissenschaftlichen Arbeit, dass das auch nicht hinhauen wird, beziehungsweise dass ich da sehr vorsichtig sein muss. Und da hat er mir aber gesagt, dass man das relativ sehen müsste, dass es auch einfach ein Warnsignal sein könnte. Also das heißt nicht, dass es dass die Dinge dann wirklich daneben gehen, sondern dass man da sehr vorsichtig sein sollte. Stefan, ich würde da gar nicht mehr hingehen. Was soll das? Ja. Was soll das? Spötenkiekerei nennt man das auch. Das bringt einen nur durcheinander. Vielleicht hat er irgendwie in gewisser Weise einen Treffer gelandet. das ist dein Leben, das ist dein Schicksal, damit musst du alleine klarkommen. Ja. Auch wenn man noch so rational an so ein Ding rangeht, irgendwie beeinflusst einen das ja doch. Und jetzt hat er dir was Schlechtes vorhergesagt. Wer weiß, was das in deinem Unterbewusstsein jetzt wieder auslöst. Ja. Und weiß, wie du dich jetzt deshalb vielleicht verhältst, wie du dich vorher nicht verhalten hättest. Also, ich würde die Finger davon lassen. Ja. Was für wissenschaftliche Arbeiten schreibst du? Bist du Naturwissenschaftler? Ja, da gehe ich lieber nicht näher drauf ein. Okay. Nee, mich würde so interessieren, ob du Geisteswissenschaftler oder Naturwissenschaftler? Nee, ich bin Naturwissenschaftler. Das auch noch, ja. Ja, ich muss aber sagen, dass ich selber auch, ich habe das eigentlich auch, was Religion und Aberglaube und so weiter angeht, habe ich immer weit von mir gewiesen. Aber, es gibt irgendetwas, das spricht einen dann doch an, auch wenn man sehr, sehr skeptisch ist. Ich habe die Geschichten im Freundeskreis erlebt, ich glaube, die habe ich schon mal hier erzählt, dass einem sehr engen Freund von mir von einer Wahrsagerin, auch einer Kartenlegerin, prophezeit wurde, dass er im 35. Lebensjahr stirbt. Ja. Und der ist ein sehr rationaler Typ, mein Freund. Und ich habe das all die Jahre beobachtet, bis er dann endlich 35 war, dass ihn das schon immer bewegt hat. Und er hatte das im Kopf. Mittlerweile ist er 40 und er ist quietschfidel. Ja. Also, lass die Finger davon. Ja, wobei ich glaube, also, dass dadurch, dass er beispielsweise kein Geld verlangt hat und aber es entsteht damit auseinandergesetzt hat. Also selbst wenn da nichts hinter sein sollte, also der wird ja wohl keine schlechten Intentionen haben. Nein, aber es besteht so eine seltsame psychische Abhängigkeit, kann da erwachsen aus so etwas. Ja, das ist für dich, das ist nicht gut für dich, finde ich, glaube ich. Ja, also ich habe da jetzt wahrscheinlich hast du auch recht. Ja. Ja, und jetzt hätte ich gerne noch mit dir über die Geister da im Zimmer gesprochen, aber das geht leider nicht. Ja, die waren aber nicht da. Das hat er aber auch direkt gesagt, also da meinte ich, die will nicht existieren. Und komischerweise, nachdem er das erzählt hat, konnte ich komischerweise auch besser schlafen. Na super. Stefan, wir müssen Schluss machen und du musst jetzt auch ins Bett. Alles gut. Tschüss. Ja, alles ciao. Gute, ciao. In der Technik, Nami Strack, morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen und auch wieder mit einer freien Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen, wie immer ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen, tschüss.